Willkommen im Leben. Und auf einmal ist sie da, deine Zeit. Alles auf Anfang, sei bereit. Nichts mehr Flamme, das Feuer ist entfacht. Es brodelt, es lodert und kracht. Fühl dich tief verwurzelt, nichts bringt dich mehr ins Wanken. Nach oben hin luftig, locker und leicht. Keine Grenzen, kein Halten. Komm, lass uns das Leben feiern, tanzen und lachen. All die Dinge tun, die du schon so oft gedacht. Gemeinsam eine Feuerstelle schaffen. Du hast die Kraft, die alles schafft. Willkommen auf Kreativ meets Blog. Podcast, die erste Folge. Mein Name ist Bettina Schott und ich finde es echt super, dass du hier und jetzt reinhören willst. Warum es jetzt für dich so wichtig ist, dran zu bleiben? Ganz einfach. Wir haben ein tolles Thema heute. Gute Gründe für ein Lebensgefühl mit Wow-Effekt. Und folgende Fragen dazu. Wie willst du dich fühlen? Heute, morgen, jeden Tag. Hast du schon lange den Wunsch in dir, etwas verändern zu wollen? Das Gefühl, da geht noch was? Oder hattest du schon mal den Gedanken, war es das jetzt schon? Das Leben, mein Leben. Und wenn du dich in einer oder in mehreren Fragen gerade wieder gefunden hast, geht es jetzt los für dich. Was heißt das also genau? Ein Lebensgefühl mit Wow-Effekt. Ganz einfach. Das Gefühl zu haben, du bist hier und jetzt genau richtig. Du bist du. Deine Zeit, dein Leben, für das du dich ganz bewusst entschieden hast. Und dass du kraftvoll, mit Freude, mit Leichtigkeit und in Liebe lebst. Warum sonst sind wir wohl hier auf dieser Welt? Welchen Sinn würde unser Leben wohl sonst hier machen, wenn wir nicht bereit sind, alles von uns in dieses Leben hier und jetzt zu geben? Ich glaube ganz fest daran, dass wir alle hier noch so viel Potenzial in uns haben, das die Welt noch nicht gesehen hat. Da geht noch was. Da geht noch so viel mehr. Diese Erkenntnis hat in mir einen Wow-Effekt erzeugt. Ja, da geht noch was. Ja, da steckt noch so viel mehr in mir und auch in dir. Und das will irgendwie raus. Es will sich zeigen. Sich der Welt zu zeigen, so wie man ist, wirklich ist. Wow, das ist für die meisten und auch für mich eine große Hürde. Denn unsere tief sitzenden Ängste halten uns davon ab, der oder die zu sein, die wir sind. Fragen wie, was würden wohl die anderen sagen? Bin ich überhaupt so toll, wie ich glaube zu sein? Oder der Bestseller, die anderen sind doch viel besser, schöner, schlauer, bla bla bla. Alles Blockaden, die uns nur davon abhalten wollen, in unsere Kraft zu kommen. Also ein guter Grund, ein Lebensgefühl mit Wow-Effekt zu leben, ist es genau diese Kraft, diese ureigene Lebenskraft wieder zu entdecken und voll auszuleben. Volle Kraft voraus. Kennst du das Lied von den Söhnen Mannheims? Es passt irgendwie gerade an der Stelle. Wer es nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Ich werde es hier unter dem Postcard mal direkt verlinken. Ja, denn wir haben irgendwie immer mehr Angst davor, genial zu sein, als davor zu scheitern. Ist doch verrückt, oder? In unsere Kraft, in unsere Größe zu kommen, ist also ein guter Grund für ein Lebensgefühl mit Wow-Effekt leben zu wollen. Und ein weiterer Grund ist es, die Liebe zu leben, jeden Tag. Mit einem Lächeln morgens aufzuwachen und mit einem Lächeln abends wieder einzuschlafen. Denn, wisst ihr was? Wir sterben jeden Tag einen kleinen Tod. Diesen Satz habe ich mal gelesen und beim näheren Hinschauen habe ich mir so überlegt, wie es denn so bei mir ist, wenn ich abends im Bett liege. Mit welchen Gedanken schlafe ich ein? Wie wäre es, wenn ich mit diesen Gedanken von der heutigen Welt gehen würde? Ich möchte mit einem Lächeln von dieser Welt gehen und sagen, ja, ich habe in Liebe gelebt. Wow, Wie fühlt sich das gerade für dich an? Mit welchen Gedanken schläfst du abends ein? Es ist wichtig an der Stelle, sich das einmal bewusst zu machen. Jetzt. Denn wir wissen doch alle nicht, was morgen ist. Also nichts verschieben. Und in 40 Jahren sagen, ja, hätte ich doch, wäre ich doch, damals schon. Jetzt. Deine Entscheidung. Entscheidungen sind immer die Voraussetzung für Veränderungen. Entscheidungen treffen setzen die Wahl voraus. Und eine Wahl zu haben, setzt Bewusstsein voraus. Das ist ein weiterer, wichtiger Bestandteil für ein Lebensgefühl mit Wow-Effekt. Bewusstsein zu entwickeln. Sich bewusst zu sein und dann sich für sich selbst zu entscheiden. Dazu müssen wir bereit sein, auf unsere innere Stimme zu hören. Die innere Stimme überhaupt wieder einmal wahrzunehmen, zu lauschen, still werden. Für viele von uns ist es auch keine leichte Übung. Hermann Hesse aus dem Gedicht Stufen sagt, so ein kleiner Satz aus dem Gedicht, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Für mich sagt es Folgendes aus. Ja, auf zu neuen Ufern, nicht ausharren, nicht starr werden. Wir können nichts verlieren. Sei mutig, entdecke deine inneren Räume und du wirst dich zauberhaft dabei fühlen. Deine Entscheidung, kraftvoll, bewusst und in Liebe zu leben. Das sind die guten Gründe für ein Lebensgefühl mit Wow-Effekt. Am Ende dieser ersten Folge des Podcasts gebe ich dir direkt was an die Hand, nämlich eine kreative Übung. Also nimm dir einen Block, einen Stift, leg dir beides auf deinen Nachttisch und schreibe heute Abend oder am besten jetzt gleich deine Gedanken dazu auf. Erstens, mit welchen Gedanken will ich heute Abend einschlafen? Und zweitens, mit welchem Gefühl will ich morgen früh aufwachen, um dem Tag neu zu begegnen? Denke daran, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist eine sehr kraftvolle Übung, denn sie ist an eine Entscheidung geknüpft. Deine Entscheidung. Wie willst du dich fühlen? Übe jeden Tag. Schreibe jeden Abend in dein Buch. Stelle dir jeden Abend dieselben Fragen. Und dann schau, was sich verändert. Für weitere kreative Impulse möchte ich dich dazu einladen, den Newsletter Ideenreich zu abonnieren und den Podcast hier gleich mit. So bleibst du dabei. Bei dir. Und wenn du jetzt Lust hast, dann hör gleich hier im Anschluss dir deinen Stille-Moment an. Stille, lauschen. Jetzt ist deine Zeit. Ja, damit ist die erste Folge des Podcasts auch schon zu Ende. Aber wenn du willst, kannst du bald eine neue Episode aus dem Ideenreich Kreativmietsblog hören. Und es wird wieder beginnen. Wie alle Podcasts beginnen. Willkommen im Leben. Alles Liebe, deine Bettina.